Ausländische Medien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, die Zeitung Fanchi Shibao und die Internet-Homepage Fanchi Wang von China, die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees, des nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVRK und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den neuen Produktionsprozess für Decke und das neu gebaute Arbeitheim der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-un besichtigt hatte. Die deutsche Internet-Homepage meldete, dass Kim Jong-un die neu gebaute Taschenfabrik Pyongyang aufgesucht hatte. In den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.